Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Ohrbach. Herzlich willkommen zu Ohrensausen. Heute widmen wir uns einem praktischen Thema, das alle angeht und das jede Menge Geld sparen kann. Es geht um Energie und wie man sie spart. Landläufig ist ja immer noch die Meinung verbreitet, dass die Standby-Funktion keinen Strom und mit Handspülen kaum Wasser verbraucht. Wir räumen auf mit den klassischen Energieirrtümern und präsentieren Ihnen die Top 10 der Energiespartipps direkt aus der wissen.de-Redaktion. Außerdem möchte ich Sie für unseren neuen Videopodcast Dr. Ankos 365 begeistern. Gute Unterhaltung bei Ohrensausen. Tipp 1. Wassereffizient erhitzen. Warmes Wasser in der Küche verbraucht pro Jahr im Durchschnitt etwa 410 Kilowattstunden, also rund 75 Euro. Sparen können Sie, wenn Sie das Wasser möglichst warm aus der Leitung holen und es nicht auf dem Herd, sondern mit dem Wasserkocher erhitzen. Und das geht meistens auch noch schneller. Eier im Eierkocher zuzubereiten ist ebenfalls sparsamer, als sie auf dem Herd zu kochen. Tipp 2. Standby-Geräte wirklich ausschalten. Die von der Bundesregierung geförderte Initiative Energieeffizienz hat ausgerechnet, dass der Standby-Betrieb von Elektrogeräten von 20 bis 24 Stunden am Tag in einem durchschnittlichen Haushalt Kosten von über 70 Euro im Jahr verursachen. Die Stereoanlage hat mit 20 Euro den größten Anteil an diesem Verbrauch. Ein Computer mit angeschlossenem Drucker verursacht immerhin Kosten von 17 Euro im Standby-Betrieb. Verwenden Sie deshalb Zeitschaltuhren und achten Sie bei der Neuanschaffung von Geräten darauf, dass sie einen echten Ausschalter besitzen und niedrigen Standby-Stromverbrauch aufweisen. Tipp 3. Den passenden Topf zum Kochen wählen. Im Durchschnitt verbraucht jeder Haushalt alleine für Kochen und Backen rund 400 Kilowattstunden. Aber Sie können beim Herd gleich mehrfach sparen. Wählen Sie den passenden Topf für die jeweilige Herdplatte. Denn ist die Kochplatte nur 1 bis 2 cm größer als der Topf, verpuffen bereits 20-30% der eingesetzten Energie. Auch wichtig, kochen Sie und benötigen folglich sehr viel weniger Watt für die gleiche Leuchtleistung. Zum Beispiel leuchtet eine 11 Watt Sparlampe genauso hell wie eine 60 Watt Glühlampe. Darüber hinaus leben Energiesparlampen deutlich länger. Die Glühlampe schafft ca. 1000 Stunden, eine Energiesparlampe kann bis zu 19.000 Stunden leuchten. Tipp 5. Regulieren Sie Ihre Heizung richtig. Wer heizt nicht schon gerne abends einmal das Bad vor? Aber jedes Grad ist bares Geld. Die Faustregel: Mit jedem Grad weniger sparen Sie 6% Heizenergie. Und für ein gesundes Raumklima sind überheizte Räume ohnehin abträglich. Ihre Heizung sollte außerdem frei stehen und nicht von einer Wohnlandschaft verdeckt werden. Regelmäßiges Entlüften der Heizung und intelligentes Lüften der Räume tragen auch zur Reduzierung der Heizkosten bei. Lassen Sie die Fenster nicht gekippt, sondern lüften Sie mehrmals täglich stoßweise mit weit geöffnetem Fenster. Tipp 6. Tauschen Sie Ihren alten Duschkopf aus. Alte Duschköpfe verbrauchen deutlich mehr Wasser als moderne. Denn die moderneren Duschköpfe geben dem Wasser Luft hinzu, sodass es scheint, als ob genauso viel Wasser herauskommt. Auch der Wasserfluss ist auf Sparsamkeit ausgelegt. Sie können die Hälfte an Wasser sparen, wenn Sie Ihren alten Duschkopf austauschen. Und keine Sorge, es gibt auch preiswerte Sparduschköpfe bereits ab 15 Euro. Thank you. Tipp 7. Backen ohne Vorheizen und mit Umluft. Wenn Sie vorheizen, können Sie natürlich mit den Angaben im Rezept sicher sein. Allerdings bleibt die Energie ungenutzt. Deshalb sollten Sie auf das Vorheizen aus Kosten- und Umweltgründen besser verzichten. Und noch ein Tipp. Das Backen mit Umluft spart im Vergleich zum Backen mit Ober- und Unterhitze, da die Betriebstemperatur zwischen 20 und 30 Grad niedriger ist. Und wie auch beim Herd gilt, nutzen Sie die Restwärme des Ofens. Etwa 10 Minuten vor dem Ende der Backzeit können Sie den Ofen ausschalten und das Gericht mit der Restwärme gar werden lassen. Tipp 8. Bügeln mit weniger Energie. Bügeln gehört nun nicht gerade zu den angenehmsten Tätigkeiten im Haushalt. Damit Sie sich nicht auch noch über eine erhöhte Stromrechnung ärgern müssen, sollten Sie Folgendes beachten. Sortieren Sie die Wäsche nach Bügeltemperatur und beginnen Sie mit den Kleidungsstücken, die mit der niedrigsten Temperatur zu bügeln sind. Dann müssen Sie das Bügeleisen nicht gleich zu Beginn auf die höchste Stufe stellen und dabei kostbare Energie verpuffen lassen. Lassen Sie von den Kleidungsstücken mit niedriger Bügeltemperatur noch 2 oder 3 bis zum Schluss übrig, die sich dann mit der Restwärme glatt bügeln lassen. Tipp 9. Geschirr nicht mit der Hand spülen. Bei angenommenen Preisen für Strom von 18 Cent je Kilowattstunde und für Wasser 4,50 Euro pro 1000 Liter kann man folgende Rechnung für die Haushaltskasse aufmachen. Wird das Wasser mit Strom erhitzt, liegen die Strom- und Wasserkosten für einen Handabwasch bei 55 Cent. Die gleiche Reinigung mit einer stromeffizient arbeitenden Maschine kostet 24 Cent. Bei 4-maligem Abwasch in der Woche würde das 65 Euro im Jahr sparen. Tipp 10. Wäsche stromsparend waschen. Als Faustregel gilt hier, je niedriger die Waschtemperatur, desto geringer der Stromverbrauch. Und 90 Grad Wäschen sind wirklich nicht notwendig. In den meisten Fällen reicht eine 60 Grad Wäsche völlig aus. Für normal verschmutzte Wäsche sollte auch die Vorwäsche entfallen. Die Waschmaschine sollte zudem entsprechend den Angaben in der Bedienungsanleitung voll beladen werden. Das ist effizienter als die Spartaste am Gerät. Wenn möglich, sollten Sie Ihre Wäsche auf der Leine trocknen lassen. Ein Wäschetrockner ist nämlich ein gewaltiger Stromfresser. Diese Energiespartipps können Sie selbstverständlich auch auf unserer Webseite nachlesen. Und zwar unter wissen.de/energiesparen. Der aktuelle Programmtipp der wissen.de-Redaktion. Wussten Sie, warum Bambi eigentlich eine ganz versaute Geschichte ist? Wussten Sie, warum der englische Premierminister mit einer toten Katze beworfen wurde? Wussten Sie, wie Erbsensuppe den Weltfrieden rettete? Unsere neue Videoreihe Dr. Ankos 365 hat Antworten auf diese und viele weitere Fragen der Weltgeschichte. Bei Dr. Ankos 365 werden historische Ereignisse des Tages vom Bestsellerautor Dr. Christian Ankowitsch verständlich und unterhaltend erklärt. Die Einweihung der Freiheitsstatue, der erste Schulmädchenreport oder die Fertigstellung des Kölner Doms. Die History Quickies sind die perfekte Mischung aus Humor und geschichtlichem Wissen. Dr. Ankos 365 ist das tägliche Kalenderblatt der Weltgeschichte. Der promovierte Kunsthistoriker, Wissenschaftsjournalist und Buchautor Ankowitsch schafft dabei den Spagat zwischen unterhaltsamen Anekdoten und trockenen Jahresdaten. Vom 6. bis zum 30. Oktober auf video.wissen.de. Wir wünschen viel Vergnügen. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.